Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Namen Allahs Alabamas von Herzigen, Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, zunächst einmal möchte ich alle Geschwister daran erinnern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam große Belohnung versprochen hat für jeden, der rechtzeitig und früh in die Moschee kommt. Wir wissen, dass nicht jeder die Möglichkeit dazu hat, aber man merkt, dass manche Geschwister in die Moschee kommen und sich dann zum Beispiel unten hinsetzen, das heißt irgendwo hinsetzen, nicht in den Gebetsraum setzen und warten und warten und warten und warten. Und manche, Gott bewahre, warten so lange, bis der Prediger sogar die Kanzel betritt. Und das bedeutet in diesem Moment, dass die Engel ihre Bücher schließen und nicht mehr aufschreiben, wer die Moschee betritt. Deswegen, lieber Bruder, wenn du schon in der Moschee bist und früh gekommen bist, dann versuchst du früh zu kommen in die erste Reihe und dem Imam zu lauschen und auch vielleicht einen Koran vorher in die Hand zu nehmen, zu lesen, damit du diese große Belohnung erhältst, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir versprochen hat, die du ansonsten niemals erhalten könntest. Wir möchten uns heute ein wenig unterhalten über einen Freund des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Dieser heißt Abu Dharr. Abu Dharr, sein Name ist Jundub ibn Junada, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er hat ungefähr 281 Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert und gehört zu den ersten, die den Islam überhaupt angenommen haben. Und Abu Dharr, subhanallah, er hat zu Allah azza wa jal gebetet, das heißt, er hat Gebete verrichtet auf seine Art und Weise und nur zu Allah alleine gebetet, noch bevor er Muslim geworden ist im eigentlichen, wie man es normalerweise versteht. Das heißt, bevor er die Schahada gesprochen hat. Noch bevor er überhaupt gehört hat, dass da jemand ist, der behauptet, er ist der Gesandte Allahs. Das heißt, vorher schon. Warum? Weil seine natürliche Veranlagung, die natürliche Veranlagung eines Menschen, die Fitra, die leitet einen dazu, mit Allahs Willen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine anbetet. Und deswegen fragte ihn sein Bruder Unais, einer der Überlieferer, die einen Hadith über ihn überliefert haben, er sagte zu ihm, sag mal, wie hast du eigentlich gebetet? Er sagte, ich habe einfach mich nachts aufgestellt und gebetet und gebetet und gebetet, bis ich umgefallen bin vor Müdigkeit und dann habe ich geschlafen, bis die Sonne aufgegangen ist. Weil es gab noch keine 5 Gebete, es gab noch keine spezielle Form des Gebetes. Er hat einfach gebetet nachts, wie er beten wollte. Dann fragte man ihn, ja, in welche Richtung hast du gebetet? Er sagte, ich habe einfach in irgendeine Richtung gebetet. Wo Gott mich gerade geleitet hat, in diese Richtung habe ich einfach gebetet. Er hat den Islam angenommen. Seine Geschichte ist zusammengefasst die folgende. Sein Bruder Unais ist einmal nach Mekka gegangen und hat in Mekka gesehen, dass da ein Mensch ist, und er meint damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dort dieser Mensch behauptet, er ist ein Gesandter Allahs. Und er betet nur zu einem Gott. Und er akzeptiert und erkennt die anderen Götter neben Allah nicht an. Dann hat er Unais zu seinem Bruder gesagt, hör mal zu, in Mekka, da ist jemand genauso wie du. Der hat genau die gleiche Einstellung wie du. Der betet nur einen Gott an, und aber zusätzlich behauptet er, er ist von Gott gesandt. Abu Dharr sagte, ich muss mal hingehen nach Mekka und gucken, wie die Lage dort ist und was er dort zu sagen hat. Er fragte seinen Bruder, was sagen sie eigentlich über ihn? Was sagt sein Volk über ihn? Er sagte, sie sagen über ihn, manche sagen, er ist ein Wahrsager, andere sagen, er ist ein Zauberer, andere sagen, er ist ein Dichter. Aber das Tolle war, dass Unais, der Bruder von Abu Dharr, selbst ein Dichter war. Er sagte, ich habe die Worte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mir angehört, den Koran also, und habe ihn verglichen mit der Metrik aus den Gedichten, ja, mit dem Versmaß aus den Gedichten. Und es passte in kein einziges Versmaß rein. Also kann es kein Gedicht sein und niemand wird mir erzählen können, dass es ein Gedicht ist. Niemand wird mir erzählen können, dass er ein Dichter ist. Und Wahrsagerei kann es auch nicht sein. Ich kenne diese Worte, die diese Wahrsager sprechen. Und dann sagte Unais, ich schwöre bei Allah, er spricht die Wahrheit. Und ich schwöre bei Allah, die anderen lügen über ihn, während sie sagen, er ist ein Zauberer oder Dichter oder ein Wahrsager. Auf jeden Fall, Abu Dharr ging nach Mekka und schaute sich um, hat natürlich Angst gehabt, weil er wusste, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Volk ihm gegenüber feindselig gesinnt ist. Er hat aufgepasst, wen fragt er über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hat er einen schwachen Mann gefunden, einen armen Mann gefunden, hat gedacht, weil die Ärmeren sind meistens diejenigen, die dem Propheten auch gefolgt sind. Dann hat er gesagt, ich frage diesen armen Mann, der wird mir bestimmt nichts Böses antun. Er fragte, wo ist dieser Mann, der behauptet, er ist der Gesandte Allahs? In dem Moment hat dieser schwache Mann oder arme Mann hat auf ihn gezeigt und hat, hat die Leute, die bei der Kaaba waren, auf ihn losgejagt und sie haben ihn mit Lehmklumpen und mit Knochen zusammengeschlagen, bis er ohnmächtig geworden ist. Als er später aufgestanden ist, ist er zur Samsam-Quelle gegangen und hat sich das Blut abgewaschen. Er sagt, ich kam mir vor wie ein Götzenstein. Das heißt, die Steine wie ein Altar, wo für die Götzen darauf geschlachtet wird. Ich kam mir so vor wie ein Götzenstein. Ich bin zu Samsam gegangen, habe dann mich dort gewaschen und blieb 30 Tage bei der Kaaba und hatte nichts zu essen, nichts zu trinken, außer Samsam. Aber er sagte, radiallahu anhu, ich habe davon getrunken und ich habe davon zugenommen, sodass ich Speckfalten an meinem Bauch bekommen habe. Warum? Weil dieses Samsam-Wasser, liebe Geschwister, ist gesegnet. Als später dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, fragte er ihn, was hast du die ganze Zeit gegessen und getrunken? Er sagte Samsam. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es ist wahrlich gesegnet und es ist eine Nahrung für denjenigen, der es als Nahrung zu sich nimmt. Das heißt, wer Samsam trinkt mit der Absicht als Nahrung, der bekommt auch eine Nahrung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann natürlich mit ihm gesprochen und Abu Dharr hat den Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, angenommen und hat ihm erzählt, dass er von der Stadt Rifar kommt. Und dann sagte der Prophet zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, hör zu, mir wurde eingegeben, dass ich auswandern werde in eine Stadt, in der sich Palmen befinden. Und ich denke, damit ist die Stadt Yathrib gemeint. Yathrib ist der alte Name von Medina. Er sagte zu ihm, geh bitte zu deinem Volk zurück und bringe ihnen den Islam bei. Lade sie zu La ilaha illallah ein und sobald ich zurückkomme, sobald du hörst, dass ich in Medina angekommen bin, kommst du bitte nach Medina. Und so ging er, möge er mit ihm zufrieden sein, erstens zu seinem Bruder Unais. Sein Bruder fragte ihn, was hast du in Mekka gemacht? Er sagte, ich habe den Islam angenommen. Wie sieht es mit dir aus? Unais sagte, ich werde den Islam auch annehmen. Und er sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Daraufhin das Erste, was sie gemacht haben, sie gingen zu ihrem nächsten Verwandten. Der nächste Verwandte eines Menschen ist die eigene Mutter. Und sie gingen beide zu ihrer Mutter. Und sie fragten sie, ob sie den Islam annehmen werde. Und sie sagte, ich nehme den Islam an. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Sie gingen weiter zurück, reisten sie zu ihrem Volk Rifar. Und sie luden sie zum Islam ein. Und die Hälfte des Volkes hat den Islam angenommen. Die andere Hälfte hat gesagt, die waren die Schwachen unter ihnen. Die haben gesagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina kommt, wie er dir versprochen hat, dann ist seine Prophezeiung wahr und dann glauben wir an ihm und dann werden wir auch den Islam annehmen. Aber wir wollen noch ein bisschen warten. Und es gibt viele Menschen, die sind starke Muslime, wenn der Islam stark ist. Und die sind schwach, wenn der Islam schwach ist. Und deswegen haben sie abgewartet. Und tatsächlich hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nach Medina ausgewandert. Sie haben davon erfahren und die andere Hälfte ist in den Islam eingetreten. Und weil der Stamm Rifar in den Islam eingetreten ist, ist ein anderer Stamm, der heißt Aslam, auch in den Islam eingetreten. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viel Dua gemacht, hat für sie beide Dua gemacht und gesagt, möge Allah Rifar vergeben, ihre Sünde vergeben und möge Allah Aslam verschonen von allem Übel. Und diese beiden Bittgebete, die jeder Arabisch spricht, merkt, dass sie etwas zu tun haben mit dem eigentlichen Namen dieser beiden Stämme. Liebe Geschwister, Abu Dharr, seine Geschichte ist lang. Wir kürzen an dieser Stelle ab und sagen, er ist gestorben im Jahr 32 zur Zeit des Kalifates von Uthman radiallahu ta'ala anhu. Das heißt, er erlebte das Kalifat von Abu Bakr und von Umar und er war auch dabei, wie Allah subhanahu wa ta'ala Jerusalem befreit hat für die Muslime und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Stadt Jerusalem wieder befreien für die Muslime, denn das ist ein muslimisches Land und hat schon immer den Muslimen gehört, hat schon immer den Propheten gehört, Suleiman, Dawud und Isa, alle diese muslimischen Propheten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Abu Dharr gehörte zu den Gelehrten unter den Sahaba, zu denjenigen, die auch imstande waren, Fatwa, also religiöse Rechtsgutachten zu erteilen. Möge Allah mit ihm zufrieden sein, mit seinem Bruder Unais, mit seiner Mutter und mit dem Stamm Rifar und mit dem Stamm Aslam und mit allen Sahaba. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und euch annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka.